Ich hab das neue Messer von Coast Wash Optik Records, den King of Rap hier mit Marmel, Kindness und dieses Mixtape ist wie die Nasen von euren Freunden eine Nummer zu groß, groß, groß, groß. Ich hab 1000 Rhymes, hunderte Flows, bei mir geht einiges weiter, ja, yes, sie wundern sich bloß. Es läuft alles nach Plan, ich bin kein dummer Idiot, höchstens meine Klamotten sind immer eine Nummer zu groß. Das hier ist XXL, Größe XXL, mein Style ist XXL, sprich ne Nummer zu groß. Das hier ist XXL, Größe XXL, ich bin auf mich gestellt, doch komm und fick die Welt. Es kann schnell passieren, dass man in der Gosse hockt, das Leben ist ne Schlampe, Grappen ist ein Knochenjob. Doch ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ich arbeite hart, Homie, denn ich denk an die Zukunft. Es geht um Cash, deswegen investiere ich Zeit, Kraft und Weg. Es ist oft ziemlich schwierig. Ich freu mich auf den Tag, an dem es hinter mir ist. Häuschen am Strand und Ruhestand mit 45. 1000 Rhymes, hunderte Flows, bei mir geht einiges weiter. Ja, yes, sie wundern sich bloß. Es läuft alles nach Plan, ich bin kein dummer Idiot. Höchstens meine Klamotten sind immer eine Nummer zu groß. Das hier ist XXL, Größe XXL, mein Style ist XXL, sprich ne Nummer zu groß. Das hier ist XXL, Größe XXL, ich bin auf mich gestellt, doch komm und fick die Welt. Es kann ihm schnell passieren, dass man in der Gosse hockt. Das Leben's ne Schlampe, Rappen ist ein Knochenjob. Also drück ich aufs Gas, scheiß auf den Boxenstopp. Ich bleib high, wie in einem Coffeeshop. What the fuck? Tja, das Business ist wie ein Würfelspiel. Die einen fliegen hoch, die anderen stürzen tief. Ich hab keinen Sprung in der Schüssel, ich leb lieber in der Villa als unter der Brücke. Wie heißt so schön, ein Mann, ein Wort? Ich mach Kohle, das so sicher wie ein Banktresor. Ich komm und fick das Biss, klar haben sie Angst davor. Mein Schwanz ist härter als ein Panzerrohr. Ich hab 1000 Rhymes, hunderte Flows, bei mir geht einiges weiter, ja, yes, sie wundern sich bloß. Es läuft alles nach Plan, ich bin kein dummer Idiot. Höchstens meine Klamotten sind immer ne Nummer zu groß. Das hier ist XXL, Größe XXL, mein Style ist XXL, sprich ne Nummer zu groß. Das hier ist XXL, Größe XXL, ich bin auf mich gestellt, doch komm und fick die Welt. Wenn du haten willst, na dann komm du Penner. Ich bin jetzt überall, das hätte ich Doppelgänger. Ja, ich bin tighter, klüger und auch kompetenter. Warum glaubst du, nennt man mich den Bonzenbrenner? Ich komm von ganz unten, beide Beine am Boden. Stufe für Stufe steig ich die Leiter weiter nach oben. Ich hab nie daran gezweifelt, dass ich es umsetz. Ich mach jetzt Karriere, denn das hier ist mein Sprungbrett.